NDR Info. Willkommen beim Hörspiel. Weiter geht es heute Abend in der Reihe Generation Ed mit einem Hörspiel des 1967 in Berlin geborenen Slam-Poeten und Autors Till Müller-Klug, Phantomarbeit. Es ist die Geschichte eines Pärchens, das aus seinen Lebensbahnen stürzt, den freien Fall vor dem anderen aber unbedingt verbergen möchte. Beide proben die perfekte Simulation. Er ist gerade seinen Job losgeworden und verlässt täglich zum Schein das Haus. Sie, die Romanautorin, gibt vor, produktiv zu sein. Dabei starrt sie nur auf einen leeren Bildschirm. Seit ich meinen Job los bin, macht er mir wieder Freude. Du bist draußen? Ich bin draußen. Wen meint sie immer, diese Freisprechfalle? Die spricht dir mitten ins Gesicht und meint ihr Handy. Soll ich kurz rausgehen, dann könnt ihr... Nein, bleib hier, du bist... Raus aus der Gefahrenzone, das hat sie gemeint, du bist... Außergewöhnlich gut. Außergewöhnlich gut. Ja, das hat sie gesagt, gelacht, sich von der Schreibtischkante abgestoßen und ihr Drehstuhl hat gequietscht. Ein fröhliches Ferkel. Phantomarbeit von Till Müller-Klug. Ja, du wirst gefeiert. Ja, du wirst gefeiert. Und ihre schönen langen Finger haben sich ausgestreckt zum Mahagoni-Kühlschrank und der ist immer geladen und diese funkelnden Klunkerfinger flogen wie ein Geschwader Dartspfeile einfach an der Kühlschranktür vorbei ins Regal. Voll daneben und dann bohrte sich ihr Zeigefinger in den silbernen Ring eines Aktenordners. Nein, du hast mich falsch verstanden. Feiern war gestern, heute ist Feuern. Hier und jetzt. Du bist... Sie kann das unmöglich so gesagt haben. Dafür gibt es doch flauschige Floskeln. Betriebsbedingtes Beileid. Brandneue Herausforderung. Genau, da brennt doch was an. Also, verdammt, tu was. Boah. Geht nicht. Ich kann mir nur noch zuschauen. Immer wenn es ernst wird, werde ich mein eigener Katastrophentourist. Stehe dumm neben mir rum. Also, tu was. Sag was. Mach was. Kaputt. Diese chronische Ohnmacht, bloß weil dein Seelchen hier gleich auf Sicherheitsabstand geht. Und dabei ist das nicht mal ein richtiger Unfall. Nichts blutet, niemand schwenkt Dreieckstücher. Also zoom dich zurück in dein Leben und mach wieder mit, los. Wehr dich, heb sie an, diese psychedelische Panzerglasglocke. Schwer. Die Luft ist dünn geworden. Du sitzt ihr gegenüber und noch immer klebt dein Blick an ihren langen Fingern. Die liegen funkelnd gefaltet vor dir auf dem Schreibtisch und auf einmal überfällt dich dieses donaldistische Gefühl. Die groteske Vision, dass gleich eine ihrer Glitzerhände seitlich ausschert und hinter dem Chromaschenbecher auf einen Knopf drückt, der deine Abfuhr in Gang setzt, der direkt unter deinem Arsch die Falltür öffnet, deine 70 Kilo in einen Entlüftungsschacht plumpsen lässt, im untersten Schachtabschnitt den Sprungfederstiefel auslöst und dich auf einer perfekten Parabelbahn aus dem Gebäude ballert. Doch ihre Hände bleiben ruhig. Du nicht. Sie könnte auch einen Fußschalter betätigen. Oder dich anstarren, wie jetzt mit einem Gesichtsausdruck, als hättest du dich in der Tür geirrt. Verwundert hebt sie ihre Augenbrauen. Du spürst ein Kitzeln in den Kniekehlen. Und nun hiefst du dich mit eigener Körperkraft aus dem Stuhl. Aha, das ist also der Trick. Es war bereits in dir gespeichert, das Programm für deine Selbstentsorgung. Sie brauchte es bloß noch mimisch zu aktivieren. Und nun spulst du es ab, machst ihr ein demütiges Abschiedsnicken und begleitest dich zum Ausgang. Kurzes Innehalten mit der Hand an der Klinke, öffnet sie jetzt hinter deinem Rücken doch noch die Kühlschranktür und ruft dich zurück. Nein, kein Umkehrschub mehr auf den letzten Zentimetern. Unnachgiebig drückst du dich über die Schwelle, lässt hinter dir die Tür zuschnappen und stehst auf dem Flur. Wenn die morgen Menschen zur Arbeit gehen, dreh ich mich nochmal um und still. Um Stunden später aufzustehen, den weißen Bildschirm anzusehen und meine Stirn zu. Runzeln. Q-W-I-R-T-Z-I-O-P-A-S-D-F-G-H-J-K-L. Nun ist er nicht mehr weiß. Dann mache ich erst mal Frühstück und leg mich wieder hin. Blick nach oben, an die Flurdecke, auf den Mittelstreifen der blassblauen Neonröhren. Du blinzelst. Ein dir unbekanntes Schwindelgefühl steigt aus deiner Magengegend auf, bis zwischen deine Ohren. Tiefes Luft holen und nun meldet er sich wieder zu Wort. Der Autopilot in dir. Zuverlässig versorgt er dich mit neuen Kommandos, die du jetzt dankbar annimmst. Bring mich hier raus, bevor ich jemanden Bekanntes treffe. Da hinten links, durch die automatische Glastür. Vorsicht, lass sie erst aufgehen und nun rechts am Getränkeautomaten vorbei und hier ist der Fahrstuhl und tschüss. Was soll ich jetzt machen? Eigeninitiative und was? Du könntest zum Beispiel den grünen Abwärtspfeil drücken. Ja, und dann? Ja, kommt irgendwann der Fahrstuhl. Und weiter? Wenn sich wohl die Türen öffnen. Ja, schön, ich stehe im Fahrstuhl und jetzt sehe ich mich im Spiegel. Ich habe einen braunen Stich. Das getönte Glas lässt mich aussehen wie eine 100-jährige Fotografie. Dabei ist mein Anzug erst 3 Tage alt. Die leise Vibration der absackenden Kabine bringt die Nadelstreifen zum Zittern und in mir macht sich die Ahnung breit, dass ich diesen Anzug wohl nie wieder brauchen werde. Nur noch meinen Schlafanzug. Bettschwere. Die leere CD-ROM, 300.000 ungeborene Zeichen ziehen als riesige Demo durch mein Gehirn und schlagen Krach. Wir sind das Werk und du der Generalstreik. Wir sind das Werk und du der Generalstreik. Wir sind das Werk und du der Generalstreik. So kann doch kein Mensch arbeiten. Es fehlt die innere Ruhe. Außenrum ist alles ausbalanciert. Ein molliger Mikrokosmos. Ich liege in Fotobettwäsche einer chinesischen Steinwüste. Am Fußende schnurrt kaum hörbar der Computer. Ein warmes, meditatives Grundrauschen. Griffbereit am Kopfende das Telefon mit langer Schnur und ohne Klingel. Daneben die Liste mit den Nummern von Bringdiensten und von meinem Freund-Liebhaber-Zwischending, das tagsüber arbeitet. Rings um meinen Bettplaneten ein Kreis von dimmbaren Lampen in meinen Lieblingsfarben und mittendrin in diesem perfekten Psychotop hocke, liege, sitze, schlafe, springe, tanze ich mit Lichtjahren von Zeit und warte darauf, dass ich irgendwann diese charismatische Stimme höre, die mir meinen neuen Roman diktiert. Satz für Satz und Seite für Seite und ich jedes ihrer Worte einfach bloß eingeben brauche. Eine glückliche Tippse der Inspiration. Ja, so ähnlich war der Plan. Frischluft. Meine polierten Schuhe rutschen über den Rasen und ich grabe mein Gehirn nach Gründen um. Warum sieht hier heute alles so viel größer aus? Die Grünanlage vor dem Hochhaus ist ausgewuchert zu einem weitläufigen Park. Bis hierher bist du nie gelaufen. Bist früher immer umgekehrt. An einem unsichtbaren Zaun aus Zeit, der Mittagspausenmarke. Diesen Radius hast du jetzt gerissen, ziehst deine Nadelstreifenhose hoch und setzt dich auf einen gefällten Baum. Um dich herum das Summen der Insekten, dieser zappelige Zitronenfalter, löst wohl möglich gerade einen kalifornischen Wirbelsturm aus. Ja, hast du im letzten Monat auch unsere Aktie in den Keller gefächelt? Schlägst du mit den Flügeln und ich muss fliegen. Ist das die Unlogik? Und welches Insekt kümmert sich dann um meine Landung? Ich hocke, liege, sitze, schlafe, springe, tanze. Mit Lichtjahren von Zeit und warte. Ich spüre, wie der Wald wächst Seit heute habe ich alle Zeit der Welt, mich zu verlaufen. Und vielleicht könnte das ein Abenteuer sein, aber nicht in diesem Anzug. Ich bräuchte eine professionelle Arbeitslosenausrüstung und mentales Training. Ich werde sumpfigste Gemütslagen überbrücken müssen. Und hinter dem Wald warten die Wüstenbettler. Was soll ich hier erzählen? Ich bin meine Arbeit los. Lass uns heiraten. Ich! Die glückliche Tüte der Inspiration! Ich bin bereit für das Diktat. Hallo? Na komm, spuck's aus. Einen saftigen Satz. Nein? Oder lieber ein verführerisches erstes Wort, das Lust auf mehr macht? Ah, da höre ich dich atmen. Das gefällt dir. Ja, gut so. Und jetzt nicht wieder aufhören. Wir zwei Hübschen haben ja alle Zeit der Welt und... Wo du gerade in Fahrt kommst, verrate mir am besten zuerst den Titel. Der Verlag braucht was. Ganz ruhig. Vergessen wir den Verlag, nur wir beide. Sind miteinander allein. Ich mag es, wie du atmest. So gern höre ich dir zu. Du hast eine unglaubliche Stimme. Auch wenn du leise sprichst, darauf stehe ich besonders. Und flüsterst du mir jetzt bitte? Mehr will ich auch für heute gar nicht. Hauch mir einfach irgendeinen... Arbeitstitel, den wir später gerne wieder ändern können, falls er uns nicht mehr gefallen sollte. Na, wie fühlt sich das an? Wie ein unwiderstehliches Angebot? Also du blockst. Na schön. Guter Bulle geht Kaffee holen, böser Bulle macht die chinesische Wasserfolter. Hörst du es tropfen? Du weißt, was das ist. Du kennst dieses Geräusch genau. Das ist der Vorschuss, der auf deinem Konto schmilzt. Hörst du es tropfen? Noch ist es bloß dein Konto. Das weint, aber sehr bald wird es keine Tränen mehr haben. Und dann bist du an der Reihe. Erkennst du diese Melodie? Das ist kein fröhliches Lied, eher so ein monotoner Morast in Moll. Und darüber leiert ein dünnes Stimmchen. Die authentisch-apokalyptische Geschichte von deiner letzten Kontoschmelze. Zählt dir alle Opfer auf, die du damals bringen musstest. Mach dir klar, dass sich dieses Trauma jederzeit wiederholen kann, wiederholen wird, wiederholen muss. Weil nämlich jeder bessere Traumaspieler eine Taste hat, wo Repeat draufsteht. Und rat mal, wo ich gerade meinen Finger habe. Aber du musst dir das nicht länger reintun, dieses. Ist doch nur deshalb so laut, weil du so leise bist. Kannst du mich hören? Verstehst du mich? Dieses. Hält seine feuchte Klappe, sobald du deine aufmachst. Aber du machst immer bloß zu. Elender Eisberg, du miese Musenmuschi. Ich bin zu weich für diesen Job! Ich schaue sie an. Und vielleicht fand ich sie noch nie so schön wie in diesem Moment. Sie und ihre Bettwäsche. Die Wüste lebt und... Ich bin dort nicht allein. Sie ist alles, was ich noch habe. Und so gerne würde ich mich jetzt auf sie stürzen und aus ihrem Mund trinken. Aber etwas hält mich davon ab. Vielleicht ihr Blick oder mein eigener Plan. Sowas kann nicht aus dem Kopf kommen. Du musst die Oase riechen, wie ein Kamel dir fehlt. Der Instinkt oder ein intuitives Programm, das deine träge Masse in ihre Richtung katapultiert. So wie heute Morgen aus deinem Arbeitsplatz. Ja, drück meinen roten Knopf, gib mir den Startschuss, sei mein Schlüssel und... Lass mich endlich aus mir raus, ich spüre sie doch brodeln. Irgendeine libidinöse Lava macht sich in mir breit und steigt auf und steckt mir zum Hals als kalter Kloppen. Und alles, was ich sagen kann, ist... Oh. Hallo. 5 Zeichen zur Begrüßung. Hallo. Ist das alles? Er hat diesen halbgaren Blick, Er kriegt seinen Mund nicht auf. Klemmt er was? Oder ist das Absicht? Warum brennt er jetzt kein Begrüßungsfeuerwerk ab? Wenigstens einen kleinen Goldregen könnte er doch zünden. Gib mir nicht diesen verkohlten Feierabendblick. Sag was, sing was, lass deinen Körper knattern. Aber er wartet wieder darauf, dass ich mein Benzinfeuerzeug zücke und ihn irgendwie in Gang setze, ihn absuche wie eine verschmutzte Straße am 1. Januar und irgendwo einen liegen gebliebenen Blindgänger. Ich muss dir was erzählen. Heute war Generalversammlung. Die brauchten einen Saal, wo alle reinpassen. Haben die einfach ein Theater angemietet. Also morgens gab es einen Aushang und nachmittags rutschten wir auf roten Samtsesseln rum. Weißt du, in allen war klar, dieses Stück wird einschlagen. Ja? Diesmal wird sich niemand langweilen. Am Kinn kratzen oder mit dem Fingernagel im Zahnersatz stochern. Ja? Diesmal wird mit aufgekrempelten Ärmeln direkt ins Leben reingelangt. Weißt du, und zwar in unser eigenes. Gleich werden hier Furcht und Mitleid in Echtzeit ausbrechen. Was jetzt auf uns zukommt, ist keine kryptische Kunstkacke, auch nicht der Wiederbelebungsversuch eines klassisch Toten. Nein. Gleich wird hier jemand erscheinen, den wir alle kennen. Das Milchgesicht von der Führungsspitze. Es wird an die Rampe treten, aufleuchten wie ein Vollmond und eine Botschaft verkünden, die auch die Verstocktesten noch in ihr kleines Restherz trifft. Und genauso kommt es. Das Milchgesicht tritt auf, blinzelt in Scheinwerferlicht und grinst. So gar nicht gespielt und gleichzeitig so ganz und gar nicht natürlich. Seine Milchgesichtmaske ist fest mit seinem Gesicht verwachsen. Und darunter schlummert nichts als Blut und Knochen, eine neue Schauspielermutation. Lebenslänglich spielt es dieselbe Rolle, ist sein eigener Regisseur und knipst sich aus seinem Bühnenbild selber an. Bunte grafische Bilanzen aus dem Laptop. Es beginnt, seinen Text zu sprechen. Und das Stück ist gerade mal 3 Minuten alt. Da haben schon alle die Botschaft verstanden. Die Firma ist zu dick. Für Diät ist es zu spät. Wir müssen Fett absaugen. Nichts anderes war ja erwartet worden und trotzdem bricht jetzt im Saal der Angstschweiß aus. Bin ich Muskel oder bin ich die Speckschwarte? Das ist die Frage, der sich alle stellen müssen. Und die das Milchgesicht sehr geschickt eine volle Stunde lang offen lässt, während es mit rudernden Gesten seine Zukunftsvision darstellt, von der niemand weiß, wer sie überhaupt erleben wird. Und als er dann endlich mit der Zerlegung beginnt, kommt es selbst manchen Speckschwarten wie eine Erlösung vor. Kraftlos sackt da neben mir ein Außendienst-Doppelkinn auf die Krawatte und im Parkett schnurren ganze Reihen mittleres Management zusammen und hinterlassen funkelnde Fettflecken. Callcenter und Messebauer werden zu den Muskeln gezählt, die nehmen auf ihren Plätzen Haltung an. Manche hysterisch grinsend, andere machen so auf Mitleid und trösten die Fettaugen. Euphoria, die Fachmesse für Motivation, wird komplett eingedampft. Das Stück mündet in eine Publikumsdiskussion, kleinlaute Klagen über die schockierende Inszenierung, aber keine Buhrufe. Ja, schließlich werden hier alle fürs Zuschauen bezahlt. Die schockierende Inszenierung, weißt du? Schließlich werden wir hier fürs Zuhören bezahlt. Muskel! Oder Speckschwarte! Ich bin! Ich bin ja ein Knorpel. Ich verließ das Theater als schlanker Mann, aber vorher war ich ja auch nicht dick, du kennst mich ja. Es war, als wäre ich nicht da gewesen. Meine Messe tauchte nirgendwo auf. Nicht in Milchgesichtsvision und auch nicht auf der Schlachtbank. Und immer wenn mich jemand fragte, konnte ich bloß mit den Achseln zucken. Bis mich irgendwann die Abteilungsleiterin also in ihr Büro rief und mir auf den Schrecken ein Glas Champagner anbot. Das war zynisch, aber wir brauchten das. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Kurzgeschichte immerhin. Erzähl mir mehr von deiner Arbeit. Ich bin todmüde. Mein Kopf liegt auf dem Kissen. Neben mir hebt und senkt sich die Bettdecke. Ich bin neidisch. Nicht auf diesen komischen Job, aber auf sein Bienenstockhochhaus. Täglich kann er sich dort tummeln, durch endlose Etagen laufen, Fahrstuhlknöpfe drücken, die vielen Stockwerke rauf und runter sausen. Er hat dreidimensionalen Auslauf und den Breitwandblick von der Himmelsterrasse. Natürlich ist alles, was die in ihrem Hochhaus tun, vollkommen sinnlos. Unten aus den Drehtüren kommt ja nicht mal Honig rausgeflossen. Aber immerhin drehen die sich und überall laufen Menschen rum. Die vibrieren in ihren Waben, haben schnellen Sex auf dem Etagenklo, nichts Spektakuläres, ein Arbeitsfick für Arbeitsbienen und niemals ist Ruhe. Niemals ist Ruhe im Korb, nachts brummen die Staubsauger und wenn die verstummt sind, hört man die Klimaanlage. Sicherheitsdienste, das nervöse Tastenklappern, verschuldete Seelen, die bis morgens durcharbeiten und immer wieder tropfend auch Tränen und Schweißperlen eine weiße Tempotaschentücher, die anschließend durch verschlungene Abwasserrohre aus dem Turm torkeln, das immer ein gurgelndes Geräusch verursacht. Alles macht dort Krach. Niemand ist gezwungen, monatelang allein auf der Lauer zu liegen und die verbrauchte Luft nach poetischen Stimmchen auszuhorchen. Heute soll ich ins Büro und meinen Schreibtisch ausräumen. Sie hört mich nicht. Sie wacht erst in 5 Stunden auf. 12 Uhr mittags. Bis dahin könnte ich 2 Koteletts gekauft haben und mit dem Frühstückstablett zu ihr ins Bett springen. Nur hat sie morgens keinen Hunger. Ich könnte einen Pampelmusensaft ausgepresst haben. Sobald sie aufwacht, ihre Hand nehmen und ihr die Finger um das Glas legen. Das würde erstmal funktionieren. Dankbar würde sie austrinken, sich vielleicht einen Kern von den Lippen wischen, möglicherweise lächeln und spätestens dann würde sie fragen: Warum? Warum? Bist du eigentlich noch hier? Bist du eigentlich noch hier? Sie kann nicht arbeiten, wenn ich da bin. Sie kann nur arbeiten, wenn ich auch arbeite. Eine unerbittliche Gleichung. 2 Enden einer staubigen Straße. Die Bürger haben ihre Geschäfte verrammelt und spähen durch die Ritzen. Alles wartet auf eine Entscheidung. Also reite zurück zu deiner Firma und frag deiner Anführerin, ob sie nicht einen anderen Job für dich hat. Irgendwas zum Anpacken. Wo bist du? Du? Heute hätte ich gern mit dir gefrühstückt. Widerspenstiges Beziehungspuzzle. Kriege ich diese 3 Teile denn nie zusammen? Ihn, mich und sie, das störrische Stimmchen. Mit ihm habe ich keine Ohren für sie, aber stellt sie sich tot, will ich lieber was Lebendiges zum Anfassen. Wenn du ihre Messe nicht mehr planen darfst, könntest du sie wenigstens aufbauen. Das Gestänge der Stände zusammenschrauben, die Plexiglasscheiben einsetzen, in der Messelounge die Schwingtüren ölen. Und bis der Aufbau beginnt, könntest du in ihrem Büro den Mahagoni-Kühlschrank auffüllen, die Falltür warten, den Sprungfederstiefel polieren. Es gibt viel zu tun. Und du musst dich beeilen, wenn du an deinem letzten und ersten Arbeitstag nicht zu spät kommen willst. Ich hoffe, dass sie endlich eifersüchtig wird und sich wieder meldet, aber so tickt sie nicht. Und mir läuft die Zeit aus. Immer neue Warteschleifen, immer dieselbe nervtötende Triangel und hier bei mir ist bald das Kerosin alle. Die letzten Tropfen duften schon nach Absturz und Angst verträgt sie am allerwenigsten. Da bekommt sie keine Luft mehr und schweigt im Nirvana weiter. Egal. Ich will, dass es jetzt endlich abwärts geht. Ich will nicht länger Luftschreibmaschine tippen. Ich will Erde, ich will Auftrag und ich will den Mars küssen. Ich will laute, langgezogene Schmatzgeräusche. Ich will das, was passiert. Alles wartet auf eine Entscheidung. Die Bürger haben ihre Geschäfte geöffnet und du spiegelst dich in den Schaufensterscheiben. Gefährliches Knistern. Der Überdruck deiner ungewissen Zukunft verformt dich. Ein Fehler und deine Pläne platzen wie Pickel. Hinter der nächsten Straßenecke lauert das Bürogebäude. Alles wartet auf deine Fehlentscheidung. Mentale Blockaden werfen sich dir in den Weg. Vorwärts kannst du nicht zur Arbeit und rückwärts nicht ins Bett. Also weiche ich seitlich aus. Ins Café. Aufatmen. Solange ich hier sitze, kann ich keine großen Fehler machen. Kleine, einfache Entscheidungen zwischen Latte Macchiato und Milch mit Honig. Gefahrlose Stunden verpuffen im Fauchen der Espressomaschine, plätschern der Kaffeehaus-Müsak, rascheln der Zeitungen, surren des Ventilators. Ein atmosphärischer Airbag hat sich zwischen mir und meinem zerstörten Arbeitsplatz aufgeblasen, wiegt mich in Sicherheit und sackt in diesen Sekunden wieder in sich zusammen. Mein Blick klebt an der Tresenuhr. 12:30. 200 Meter Luftlinie entfernt verlassen sie gerade ihre Schreibtische und gehen in die Mittagspause. Austernpilze auf Basmati-Reis würde ich jetzt an meiner Stelle wählen. Den dampfenden Teller neben die Buttermilch aufs Tablett stellen, hinter mir in der Schlange mehrmals den grässlichen Gruß Mahlzeit hören und plötzlich bekomme ich hier und jetzt Hunger. Mein Magen hat die Kündigung noch nicht verdaut und hält sich weiter strikt an die Arbeits- und Pausenzeiten. Schnell bestelle ich ihm ein Schinkenbaguette. Morgen macht die Sache gut. Mein Magen lässt sich nicht einschüchtern, ja. Die weitere Arbeit nach meinem Magen macht mir Mut. Ich werde meinen Schreibtisch nicht ausräumen. Alles bleibt an seinem Platz. Ich werde keine schlechtere Stellung annehmen. Ich bleibe, was ich bin. I don't really know where to go or what to do. Ich sehe eine dunkelblonde Frau um die 30. Sie sitzt an meinem Küchentisch und schaut mich aus großen, ausgeschlafenen Augen an. Sie hat aus meiner blau-weißen Kaffeetasse getrunken und nun liegt ihre rechte Hand auf dem Tisch. Schlanke und gepflegte Nägel, soweit ich das auf dem grob gerasteten Foto erkennen kann. Am unteren Bildrand funkelt der verschnörkelte Griff einer Kuchengabel. Gerade hat sie damit die letzten Krümel eines Pflaumenkuchens vom Porzellanteller meiner schlesischen Großmutter gekratzt. Sie scheint sich in meiner Küche wie zu Hause zu fühlen. Ich habe sie nicht eingeladen. Sie hat sich in einer Literaturbeilage verkrochen, vom Postboten in meine Wohnung schleusen lassen. Und nun ist sie hier, diese Fotofrau, die irgendwann mal in meiner Küche aus mir und einer Prise Silberstaub mit einem Blitzlicht in die Welt gebrutzelt wurde. Die drängt mir jetzt ihren Besuch auf und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Da ist sie und grinst mich an. Und sofort werde ich rot. Sie ist einfach hier reingeplatzt in mein Kaffeeversteck und hat mich überrumpelt. Ruckartig ziehe ich den Kopf aus der Zeitung, hole tief Luft, lasse den Adrenalinstoß abklingen und beuge mich wieder über den Artikel. Je länger wir zusammensitzen, desto weniger gefällt sie mir. Sie hat einen starren Blick, ja, dafür kann sie nichts. Aber die Art, wie sie sich auf meinem Stuhl räkelt, diese betont legere Körperhaltung strahlt etwas unangenehm Selbstzufriedenes aus. Genauso wie ihr wissendes Lächeln, als hätte sie auf alles eine Antwort parat. Dabei habe ich sie noch gar nichts gefragt. Bislang ist unsere Unterhaltung eine einzige Schweigestunde und immer öfter weiche ich ihren schönen, aber stumpfen Augen aus und schaue auf die Tischplatte. Und plötzlich entdecke ich dort ein weiteres Gedeck. Aha! Das hatte ich befürchtet. Sie hat noch jemanden mitgebracht, einen Journalisten, und schon beginnt das unvermeidliche Gespräch über Literatur. Das Letzte, worauf ich an diesem Nachmittag Lust habe. Und im ersten Moment bin ich froh, dass sie so engagiert drauf losredet und ich kaum etwas zum Tischgespräch beitragen muss. Aber nun beginnt sie, von einem neuen Buch zu berichten, an dem sie gerade schreibt. Eine Hymne. Sie hat mir nichts davon erzählt. Früher, für die ersten Interviews, haben wir zusammen trainiert. Ich war ihr Sparringspartner und sie ist meinen Fangfragen ausgewichen. Wir haben Posen und Locations für die Fotos ausgesucht. Und manchmal habe ich ihr nachts auf meinem Bildschirm mit der Maus noch einen Pickel ausgedrückt. Aus dem Alter ist sie raus. Sie kann jetzt alles alleine. Ich kann jetzt alles alleine. Wie schön und wie schrecklich, da flattert es wieder durch mein Gehirn. Das Gedankengespenst einer Beziehungskündigung, dass sie mich morgen schon aus ihrem Leben rausschmeißen könnte. Und dabei freue ich mich doch über diese Hymne, als würde sie für mich gesungen. Und gerade wollte ich die Zeitung klauen und damit aus dem Café zu ihr nach Hause stürmen. Aber es ist noch zu früh. Während der Arbeitszeit kann ich nicht weg. Alles bleibt an seinem Platz. Ich bleibe, was ich bin. Und bleibe hier sitzen bis um 8. Ja, ich hätte gerne Chicken Salad. eingefallen? Poetische Gegenwelt. Jetzt setzt sie endgültig über. Über den Jordan der Peinlichkeit. Doch den Journalisten scheint das nicht zu stören. Munter macht er sich Notizen, obwohl schon sein Diktiergerät läuft. Mit neugierigen Nachfragen gibt er ihr Zucker und zutraulich lächelnd verrät sie nun eine vermeintliche Schlüsselszene. Ein pensionierter Gartenarchitekt, der als Passagier auf Containerschiffen den Jahreszeiten hinterherreist und auf diese Weise im ewigen Frühling lebt, verliebt sich beim Landgang auf Neuseeland in eine Keramikmeisterin und verpasst seinen Fracht. Und ich könnte sie jetzt bloßstellen, indem ich offenbare, dass genau dieses Kapitel schon vor so langer Zeit ins Altpapier gewandert ist, dass es bald seine Veröffentlichung als Tempotaschentuch erleben dürfte. Doch stattdessen höre ich mir apathisch alles eine Minute herbei, in der diese eitlen Eindringlinge aus meiner Küche verschwinden. Es ist soweit. Die Tresenuhr schickt mich in den Feierabend. Ich trete hinaus auf die erleuchtete Straße und atme Normalität. Alles ist an seinem Platz. Der Bürgersteig, die Ampelanlage mit den Blindenlautsprechern, die schweinslederne Aktentasche unter meinem Arm. Ich bin noch der, der ich bin. Ich gehe nach links und wage mich vor in Richtung Bürogebäude. Ich mache lange, feste Schritte. Ich bin gefasst auf heikle Zufallsbegegnungen. Tatsächlich. Sehe ich jetzt vor mir in der Menschenmenge das Gesicht eines Kollegen schaukeln. Noch hat er mich nicht erkannt. Schnurgerade halte ich meinen Kurs. Da. Nun zeigt er mir eine überraschte Grimasse der Betroffenheit. Ich begegne ihr mit breitem Grinsen. Eiliges Nicken seinerseits. Er bremst ab. Ich weiß nicht, ob stehen bleiben oder weitergehen. Mein Grinsen irritiert ihn. Herausgeflogen bin ich, aber wo bin ich gelandet? Doch nicht in einer höheren Position. Nein, ich kann dich beruhigen. Ich bin geblieben, was ich bin. Und laufe lächelnd an dir vorbei. Ich stehe im Park und beobachte mein Bürogebäude. Eines nach dem anderen gehen dort die Lichter aus. Ein riesiger Adventskalender im Rücklauf. Nur in meinem Zimmer brennt noch Licht. Ein Schatten huscht über die Jalousie. Das könnte genauso gut ich sein. Ich habe eine Idee gehabt und bleibe länger. Ich bleibe erleuchtet. Sie sind immer noch da. Kaffeezeit ist längst vorüber und die kleben wie Kaugummi an meinem Küchentisch. Blubbern rum und schlürfen aus blau-weißen Tassen, die es gar nicht mehr gibt. Die sind doch beim letzten Streit am Gewürzbord zerschellt. Seht ihr nicht die Einschlagschrammen? Hallo! Sie trinken weiter aus Tassen, die nicht mehr existieren, parlieren über eine Buchstabensuppe von gestern und finden die so schmackhaft, dass sie mir ihr ganzes Interview ein zweites und ein drittes Mal auftischen. Immer wieder brühen sie ihr flaues Floskelgemüse neu auf. Bis zum Abendessen sind die schon geblieben und längst ist klar, dass die von allein niemals gehen werden. Die brauchen eine Flamme unterm Hintern. Hier und jetzt klicke ich mein Feuerzeug in ihre Unterhaltung ein, gebe den Quasselstrippen Feuer. Ich schmeiß die lodernde Zeitung in die Spüle, dreh den Hahn auf und sehe die Asche im Ausguss verschwinden. Kommt gut nach Hause, ihr beiden. Hallo! Ich hab dir was mitgebracht. Hallo! Ich hab's gelesen und verbrannt. Eine Hymne! Ein Abgesang! Ich schreib nicht mehr. Ich mach Schluss mit dieser Ex-Frau, die ich einmal war. Ich schmeiß hin, ich schmeiß mich raus. Ich will Auszeit und Umschulung. Jetzt sag doch was. Himmel, ich hab sie angesteckt. Ist das meine arbeitslose Ausstrahlung? Geht es mit ihr jetzt genauso abwärts wie mit mir? Ein freier Fall. Ich stürze durch diese schwerelosen Sekunden, bevor sich der Fallschirm öffnet, den ich nicht habe. Und dafür denke ich immer öfter an uns, dass vielleicht einer von uns beiden schneller fällt und den anderen unten auffangen kann, dass wir uns durch diesen Absturz wenigstens irgendwie näher kommen können. Ja, und warum willst du nicht mehr schreiben? Mir fällt seit Monaten nichts mehr ein, aber was habe ich da ausgelöst? Er hat diesen bodenlosen Blick, da hängt was Dickes in der Luft oder zappelt schon auf seiner Zunge. Irgendein gravierendes Schwergewicht kommt da auf uns zugetrudelt. Eine Eigentumswohnung oder ein Haus mit Kindern. Wollen wir zusammenziehen? Fragt er mich das gleich oder will ich sowas von ihm hören? Aber warum sieht er jetzt so unterkühlt aus? Er wird doch nichts aus dem Gefrierfach holen. Don't wait. ein altes Kränkungskompott, eine abgelaufene Eifersuchtssuppe. Oder taucht er mir gerade ein Geheimnis auf? Das ist sie, die günstige Gesprächslücke. Ich spüre ihren Sog. Ist das meine Gelegenheit? Soll ich es jetzt schnell in dieses Schweigen schmeißen? Mein Geständnis, ein aufgeblähtes Wort, das passt niemals in diese Pause. Und ist das überhaupt ein passender Moment, wo sie gerade mitten im Schreibstoff... Ich zahle den Vorschuss zurück und wir leben eine Weile von deinem Gehalt. Ja, bis es bei dir wieder fließt. Du, ich bin todmüde. Neben mir höre ich ihn atmen. Keine entspannte Schlafatmung. Eher die unregelmäßige Grübelatmung, gespickt mit leisen Seufzern. Schnaufsignale, die auf ein schlecht verdautes Gespräch hindeuten. Aber darauf gehe ich nicht ein. Ich weiß, morgen früh wird er aufstehen und zur Arbeit gehen wie immer. Er ist nicht der Mensch, der etwas hinwirft. Genau das mag oder liebe ich an ihm. Drehe mich auf die andere Seite, damit er nicht sieht, wie ich die Augen öffne. Ein Dreiviertelmond scheint durch das Fenster, blass wie frisches Polaroid. Seit kurz vor neun sitze ich im Café. Und heute fühlen sich die Stunden anders an. Schneller als gestern. Ich muss jetzt für zwei arbeiten. Sie braucht mich. Und das rückt sie näher an mich ran. Schön. Aber wo rückt sie mich hin? Ins Hochhaus passe ich nicht mehr rein. Mein Platz ist hier. Von hier aus kann ich keine Konten füllen. Ich hocke hier wie in einer Vakuumpumpe. Täglich bläht sich meine Lüge weiter auf. Und auch ihr Leben verformt sich, ohne dass sie davon weiß. Der Unterdruck verschließt die günstigen Gesprächslücken. Erinnerung steigt in mir auf und weigert sich, klare Konturen anzunehmen. Es hat mit ihm zu tun oder mit einer Geschichte, die er mir erzählt hat. Vergeblich fische ich in meinem trüben Gedächtnis, werde wieder müde und sinke in Halbschlaf. Sacke durch Farben, Formen, Bilder. Ein Mann Anfang 30 hinter einer Fensterscheibe. Ich habe ihn noch nie gesehen und doch schaut er mich an, als müsste ich ihn kennen. Jetzt tritt er ganz nah an das Glas heran und zieht die blonden Augenbrauen hoch. Nein, wirklich, ich weiß nicht, wer du bist. Oder warte. Gib mir noch ein paar Sekunden, aber halt die Luft an. Zu spät. Das Glas beschlägt und er verschwindet. Gerade fällt mir an den Gästen was auf. Die Normalen erscheinen allein, zu zweit, in kleinen Gruppen. Sie steuern den Tresen oder freie Tische an, bestellen, trinken, telefonieren, lesen, reden, rauchen, laufen zur Toilette oder zum Zigarettenautomaten und kommen zurück, ziehen Mäntel und Jacken an, greifen Handtaschen, Rucksäcke, Einkaufstüten, Aktenkoffer. Und nach spätestens 120 Minuten verlassen die Normalen das Lokal und lassen die Nicht-Normalen dort sitzen. Solche wie mich. Und ich bin nicht allein. Draußen ist es blau und hell. Und immer noch lungert der Mond am Himmel wie der letzte leichten, blasse Gast einer After-Hour-Party. Was ist dein Problem, du Milchgesicht? Ich kenn dich nicht. Ich hab kein Aspirin für dich. Was willst du? Ah, ob ich was mit dir trinken möchte? Bist du nicht viel zu abgehoben? Deine Pupillen sehen außerirdisch. Repeat. Draußen ist es blau und hell. Und immer noch lungert der Mond am Himmel wie der letzte leichenblasse Gast einer After-Hour-Party. Was ist dein Problem, du Milchgesicht? Ich kenn dich nicht. Ich hab kein Aspirin für dich. Was willst du? Ob ich was mit dir trinken möchte? Bist du nicht viel zu abgehoben? Deine Pupillen sehen außerirdisch aus. Nein, du brauchst nicht lauter sprechen. Ich verstehe dich sehr gut. Ich mag es, wenn du leise sprichst. Direkt unter dem Ventilator, da sitzt sowas wie ich. Aber hat einen alten, schwachen Anzug an. Scheuerspuren an den Ellbogen, die schimmern immer dann, wenn er den Arm hebt und auf seine Uhr schaut. Anormal! Warum schaut er denn nicht zur Tresenuhr? Wartet er auf eine Verabredung? Nein. Viel zu gefasst sitzt er auf seinem Platz. Kein Kopfschütteln, keine Kontrollblicke zur Tür. Fast 5 Stunden schon in sein stilles Schicksal gefügt, blätterte zum 3. Mal dieselbe Zeitung durch. Der starb mehr, als dass er liest. Und inzwischen bin ich mir sicher, der wartet nicht auf Freund, Feind, Freundin. Das Einzige, das er genau wie ich den ganzen Tag lang hier erwartet, ist sein Feierabend. Was ist bloß mit deinem Gesicht los? Weiß wie ein Hotelhandtuch und du duftest auch so ähnlich. Sind das deine Gene oder eine Überdosis Eselsmilchmaske? Oder Moment mal. Ich weiß jetzt, wer du sein musst. Du bist doch dieser bleiche Messeboss, von dem ich dir erzählt habe. Bleiche Messeboss, von dem er mir erzählt hat. Und ich frage mich, was er sagen würde, wenn ich jetzt mit dir was anfinge. Ginge das? Könnte ich das? Macht wirklich sexy? Und wenn ja, wen? Seit ich meinen Job los bin, macht er mir wieder Freude. Eben als mir die letzten Tropfen Tonic Water auf der Zunge zerprickelten, da kam mir zusammen mit dem bittersüßen Nachgeschmack eine kleine Idee für das Messegeschäft. Keins von den Knüppelkonzepten, wie sie von der 40. Etage im Kampf um die Marktführerschaft immer gefordert und nie zustande gebracht wurden. Einfach bloß der zarte Gedanke, das Wort Messe einmal wörtlich zu nehmen, neuartige Rituale und Zeremonien zu erschaffen. Eine Messe mit dem Namen Insolventia. Du kannst auch lächeln. Na, wenigstens versuchst du es. Aber seltsam kommst du mir immer noch vor und rein äußerlich. Ich meine jetzt bloß dein Gesicht. Diese Halogenhaut wirkt schon ziemlich abstoßend. Du kannst auch böse gucken. Das kannst du sogar besser als lächeln. Ist aber gerade gar nicht nötig, weißt du? Deine Optik ist für mich nicht so entscheidend. Ich stehe nämlich mehr auf Stimmen und offenbar hast du da was zu bieten. Erzähl mir mehr. Ah, du fährst einen dunkelblauen Bentley und weiter. Streng dich ein bisschen an, du angeblicher Machtmensch. Mach mir eine gute Nachtgeschichte, dann nehme ich dich vielleicht auch mit ins Bett. Insolventia. Ein fröhlicher Friedhof für tote Firmen. Und der wird dann gemeinsam singend umgegraben. Und was da alles ans Licht kommt. Schrott und Schuld. aber auch Schätze, unglücklich verblichene Ich-AGs. Und auf der Insolventia werden die verlockendsten Leichenteile neu zusammengenäht, mit frischem Herzblut vollgepumpt und wieder in die Welt geworfen. Und mir ist auch klar, das klingt jetzt noch konfus, aber ich habe meinen Bierdeckel schon vollgeschrieben und bald gehe ich mir ein chinesisches Notizbuch kaufen. Du bist ein geiles Bleichgesicht. Ich lieg mit dir im Bett und du verrätst mir dein Gesichtsgeheimnis. Keine Tränen, keine Falten, keine Farbe, weil du so viel Kontrolle hast. Du bist eine fleischgewordene Fernbedienung. Von deinem Chefsessel aus kannst du den Leuten die Jobs an- und ausknipsen. Und dann glühen bei denen die Gesichter auf. Zornesrot, Infarktviolett, glücklich golden, panisch pink oder Säuferleber Safran. Du bist der Macher aller Rotbäckchen und deshalb siehst du selbst so blass aus. All deine Farbe hast du abgegeben. Mit langen, unsichtbaren Armen malst du noch rot und schwarzen Zahlen, Gesichter mit Gefühl voll. Und jetzt mach das endlich auch mit mir. Seit ich meinen Job los bin, macht er mir wieder Freude. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Überall habe ich neue von uns entdeckt. In jeder Pause war ich heute unterwegs. Ohne Angst vor alten Kollegen und voller Neugier auf die neuen. Menschen, die wie ich zu einer Arbeit gehen, die es nicht mehr gibt. Ich reite auf dir rum und schreibe alles auf. Ich tippe immer schneller, du sexy Schreibunterlage in mir kribbeln die Ideen und jetzt bin ich wirklich die glückliche Tippse der Inspiration. Die glückliche Tippse der Inspiration. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Mein Gespür dafür wird immer genauer. Wir sitzen nicht nur in Cafés, wir stehen auch am Kiosk. Es gibt eine klare Klassentrennung. Die Handarbeiter von gestern heben, als Phantomarbeiter stehend ihre Bierflaschen. Und die tatenlosen Schreibtischtäter geistern lieber durch Bibliotheken, Museen und Cafés. Beide Arten meiden während der Arbeitszeit ihren eigenen Stadtteil wie Vampire das Kreuz. Und manche geben ihr gefälschtes Dasein gegenseitig sogar zu. Sie hoffen auf eine unauffällige berufliche Wiedergeburt, damit ihnen die familiäre Beichte erspart bleibt. Und vielleicht ist das auch meine Chance mit der Insolvenz hier. Mein chinesisches Notizbuch. Hoffentlich ist es nicht längst zu spät. Gestern durfte ich nicht in ihrem Bett übernachten. Warum hat sie mich auf morgen vertröstet? Und wie viele Monate oder Jahre Lebenserwartung hat wohl so ein Phantom? Und wie viele gibt es in der Stadt? Hunderte? Oder Tausende? Wir sind viele! Und wir werden immer mehr! Oh, die Nacht lang auf dir durchgeschrieben und bin immer noch hellwach. Ich schau dir beim Aufstehen zu. Du steigst in deinen Anzug und ich folge dir ins Bad. Immer noch hellwach. Ich schaue dir beim Aufstehen zu. Du steckst in deinen Anzug und ich folge dir ins Bad, verpasse dir die Poren, tiefe Nassrasur und setz dir dein Anti-Lächeln auf. Du machst eine gute Romanfigur. Jetzt fliegst du raus aus meiner Wohnung und ich bin deine Flugschreiberin. Du gleitest durch die Straßen der Stadt wie ein Raubvogel. Schnell und dunkel huscht deine Silhouette über die Schaufensterscheiben. Und immer, wenn du deinen Kopf drehst, blitzt dein Gesicht im Glas auf wie ein vorbeischwindendes Leuchtfeuer. Da! Du bleibst vor einem Eingang stehen. Warum? Entschlossen fixierst du die große messingbeschlagene Tür. Du fährst deine Hand zur Klinke aus und trittst ein. Das Milchgesicht. Wer ist das wirklich? 5 Meter entfernt von mir steht er am Tresen. Er sieht noch weißer aus als sonst, der Wirt. Übernächtigt. Was will der hier? Ist er jetzt einer von uns? Du schwingst das Zuckertütchen, reißt es auf, schüttest es in deinen Espresso und kein einziger Kristall geht daneben. Er hat nicht geschlafen. Und eine vollkommen ruhige Hand? Nein, er kann keiner von uns sein. Kein Phantom trinkt so seinen Espresso. Er ist noch in der Macht. Er ist die gleiche Wahrheit und ich bin eine lebende Lüge. Aber ich könnte zu ihm hingehen. Ich könnte ihm mein chinesisches Notizbuch zeigen. Die Insolvenz hier. Ich könnte ihm davon erzählen und mit ihm ins Geschäft kommen. Du spürst einen Seitenblick und lässt ihn abtropfen. Ich könnte ihm auch meine Kuchengabel ins Gesicht rammen, damit ich einmal sehe, wie es rot wird. Du leerst dein Espresso und schaust auf die Tresenuhr. Ist dies die Minute meiner Wiedergeburt? 5 große Schritte zu ihm hin. Mein Magen macht mir Mut. 3 Schritte zu ihm hin. Ich habe eine Kuchengabel und ein chinesisches Notizbuch dabei. 1 Schritt noch, Milchgesicht. Bist du das Licht am Ende meines Tunnels? So nah dran an dir war ich noch nie. Phantomarbeit von Till Müller-Klug. Es sprachen Sie, Bettina Engelhardt, er, Boris Ailinovich, Ton, der Jean, Regieassistenz, Silke Ben, Regie, Alexander Schumacher. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.